Akratisch und akribisch. Einseitig, aber unparteiisch. Der libertäre Podcast. Der ernste und satirische Monatsrückblick vom anarchistischen Radio Berlin. Hallöchen, da sind wir wieder einmal mit dem libertären Podcast, dem ernsten und satirischen Monatsrückblick vom A-Radio Berlin. Diesmal für den Juni. In einer Stunde haben wir für euch erneut viele spannende, traurige, lustige und auch ernste Themen zusammengestellt. Zu Beginn gibt's wie immer einige Nachrichten aus anarchistischer Perspektive. Danach schauen wir einmal mehr auf die Brachfläche an der Rummelsburger Bucht im Südosten Berlins, auf der ein neuer Wagenplatz entstanden ist und die BesetzerInnen sich dort nach und nach gemütlich einrichten. Und dann haben wir noch was für eure Sommerplanung, nämlich eine Einladung für das A-Camp, das im August in Berlin-Nähe stattfinden wird. Na klar, haben wir auch die eine oder andere nice Musik für euch ausgegraben, diesmal kunterbunt und querbeet durch alle Genres hindurch, aber doch auch im Sinne des gerade gestarteten Camp- und Festivalsommers. Wir hoffen, ihr habt Spaß damit. Über Anmerkungen, Ideen, Kritik und Unterstützung freuen wir uns immer. Schreibt uns einfach an aradio@riser.net oder schaut auf Twitter @aradio_berlin vorbei. Jetzt vor den Monatsnews geht es erstmal los mit Musik von Schnipo Schranke mit Schrank. Du bist was ganz Besonderes, weil du mich meist alleine lässt. Du bist mein Geliebter, ich freu mich, wenn du kommst, doch ich freu mich auch sonst. Denn ich bin dein Girl und du bist mein Gebieter. Ich traf dich vor ein paar Tagen, ich stieg in deinen Wagen, seitdem wurden Träume wahr. Mit Großmut und Gewalt hast du mir jeden Drink bezahlt. Du bist ja auch ein Star. Wir fuhren auf dein Grundstück jenseits von Gut und Hund zurück. Ich fasste dir ins Haar und nach ein bisschen Fummeln war der Fall dann auch schon klar. Frisur im Arsch. Du machtest tolle Fotos von mir auf deinem Locus. Im Retro-Style. Du bist Jäger und kein Sammler. Ich versierter Gammler. Schön und du so souverän. Ich bin total verknallt, mir ist echt irgendwie schlecht. Ich glaub, ich werd hier alt. Prachtgemächt, Verbindlichkeit und Ruhe klingt plötzlich nicht mal schlecht, wenn du heute Nacht die Sterne siehst im Park auf unserer Bank. Wünschst du dir dann, ich säß in deinem Schrank. Hambacher Forst. REW verkündete am 27. Juni via Pressemitteilung, Bäume, welche durch die Trockenheit des vergangenen Sommers sowie durch Schädlingsbefall abgestorben oder unheilbar geschädigt seien, zeitnah fällen zu wollen. Betroffen wären 9 verschiedene, nicht näher definierte Stellen im besetzten Teil des Waldes. Im Märzenicher Erbwald, nähe Morschenich, in Waldstücken nahe der Hambachbahn sowie im Tagebaugelände. Und auch die Oberstraße 13 in einem nahegelegenen Dorf Morschenich wurde am 23. Juni erneut besetzt. Wir sagen, gegen die Kohlemühlen und ihre Welt. Hambacher Forst bleibt. Kiezkultur von unten bedroht. In einer Stellungnahme des Meuterei-Kollektivs aus Kreuzberg vom 2. Juni wurde darauf aufmerksam gemacht, dass mit polizeilichen Zwangsmaßnahmen in der Großbärenstraße 17a die durch eine Nutzungsvereinbarung rechtlich abgesicherte Wohnung am 29. Mai geräumt wurde. Auch wenn die Polizei am selben Abend verlauten ließ, dass es sich um keine Räumung handle, wurde den BewohnerInnen das Wiederbetreten der Wohnräume am darauffolgenden Tag verweigert. Im Hinblick auf die nicht übergebenen Räumlichkeiten des Syndikats und der Liebig 34 und auch der Meuterei zeigt sich, dass Mensch sich nicht auf Versprechungen der Polizei oder auf das sogenannte Rechtssystem verlassen kann. Achtet auf Ankündigungen und zeigt euch solidarisch. Polizeigesetz verhindern. Blick nach Baden-Württemberg. Hier soll es erneut eine Verschärfung des Polizeirechts geben. In den letzten Jahren wurden Stimmen in Deutschland und auch in ganz Europa unter dem Vorwand der Terrorabwehr immer stärker, die nach einem starken Staat und einer gut gerüsteten Polizei schreien. Die Forderung nach einem starken Staat beginnt aber nicht erst bei Seehofer oder der AfD, sondern fängt viel früher an. Es geht vor allem um eines, um Macht und Kontrolle über das Leben jeder einzelnen Person. Schreibt der Unterstützerinnenkreis zu #NoPOLG und rief zu verschiedenen Veranstaltungen im Juni sowie zur Großdemo am 13.07. in Stuttgart auf. Widerstand im Knast. Und dann hat uns noch eine Nachricht aus der JVA Bützow erreicht, wo immer mehr Gefangene zu Wort kommen wollen und die Missstände an die Öffentlichkeit bringen. Auf indimedia.org hat die Soli-Gruppe der Gefangenengewerkschaft GGBO Berlin eine Liste mit Beschwerden der Gefangenen veröffentlicht. Gegen jede einzelne Beschwerde haben die Gefangenen in Form von Anträgen auf gerichtliche Entscheidungen, Strafanträge oder Dienstaufsichtsbeschwerden eingeleitet. Die Gefangenen haben sich zwar dazu entschlossen, rechtliche Schritte gegen die oben genannten Zustände einzuleiten, allerdings dauern diese oft ewig und Erfolgsaussichten für die Gefangenen gibt es auch eher selten. Wir drücken die Daumen und hoffen auf Erfolg im Sinne der Soli-Gruppe, der darauf baut, dass sich Gefangene organisieren, vernetzen und sich gegen die Autoritäten im Knast wehren. Der letzte NDR-Bericht über die Zustände in der JVA Bützow scheint im Übrigen schon ein Schritt in die richtige Richtung gewesen zu sein. Zitat: Seit der Bericht draußen war, haben sich sofort alle TeilanstaltsleiterInnen krank gemeldet. Hier ist keiner mehr von denen da. Zitat Ende. So ein Gefangener. Ist mir ganz egal. Ich hoffe nur, du trägst sie heute zum allerletzten Mal. Stacheldraht in Schwarz und Rot und unser Gold gezogen. Haben wir uns verraten oder wurden wir betrogen? Ihr strebt brüderlich mit Herz und Hand. Aber was sagt Mutter Erde denn zu eurem Vaterland? Und wer sind denn diese Brüder hoch? Wer darf hier nicht rein? Und Deutschland, Deutschland, was soll das sein? Deutschland, Deutschland, was soll das sein? Und ihr steht auf, weil ihr ganz stolze Deutsche seid. Und die Mauer wächst, in diesen Farben gut gedeiht. Und es welkt im Schatten dieser Flagge, welkt Freiheit und Recht und Einigkeit. Denen, die Hilfe suchen, bleibt der Zutritt hier verwehrt. Wir fühlen uns stark und frei, doch bleiben wir drin eingesperrt. Ihr denkt, es reicht halt nicht für alle und nicht jeder kann hier rein. Aber Deutschland, Deutschland, was soll das sein? Deutschland, Deutschland, was soll das sein? Welche Stimme wird gehört? Wer zum Schweigen gebracht? Wer hat die Welt erschaffen und wer wieder kaputt gemacht? Und sie stehen auf, weil sie ganz stolze Deutsche sind. Aber nicht nur auf dem rechten Auge, auch mit dem Herzen blind. Und es braucht nur wenig Hände, damit die Mauer bricht. Doch vom Schwarz-Rot-Gold geblendet sieht man hinterher das Sterben nicht. Ihr schreit, die wollen nur unseren Wohlstand und ihr klagt, das ist gemein. Aber Deutschland, Deutschland, was soll das sein? Deutschland, Deutschland, was soll das sein? Verkehrsrauschen auf der einen Seite, das Plätschern der Rummelsburger Bucht auf der anderen. Das ist der neue Wagenplatz im Osten Berlins. Mehrere Wagen stehen auf der Brachfläche. Es gibt ein Kompostklo und in der selbst errichteten Küche spielt ein Radio Musik. Doch wie entsteht so ein Platz? Um sich langwierige Verhandlungen zu ersparen, haben die BewohnerInnen zum Mittel der direkten Aktion gegriffen und den Ort ganz einfach besetzt. Also diese Besetzung ist ausgegangen von der Wagengruppe Diesela, die so wie viele andere Menschen vorher an der Straße standen, an verschiedenen Orten in Berlin. Da wohnen aktuell sehr viele Menschen in den Wegen an der Straße. Und wir haben einen festeren Ort gesucht, wo man halt auch was aufbauen kann, eine Gemeinschaft aufbauen. Die Besetzung gab es dann am Samstagmorgen, den 25. Mai, und verlief Erstaunlicherweise kann man vielleicht sagen, aber sehr gut. Wir sind nicht 3 Stunden, sondern aktuell 3 Wochen hier. Ja, das baut sich richtig was auf. Wir haben es uns mittlerweile wohnlich gemacht. Wir haben Wasser, Strom, bald auch Freifunk. Neben uns wurde der Widerstrand eröffnet. Vielleicht dazu noch später mehr. Und die Nachbarschaft scheint es gut zu finden. Auf jeden Fall besser als die Bebauung, die hier dann sonst stattfinden soll. Normalerweise werden Besetzungen in Berlin innerhalb weniger Stunden von der Polizei geräumt. Mit dem Platz der Gruppe Diesela wurde nun erneut gezeigt, dass die alte Berliner Linie aufzuweichen scheint. Ist die Duldung des Wagenplatzes nicht doch ein Zeichen dafür? Also, wir hoffen natürlich, dass das dieses Mal ein erster Lichtblick war, darin, dass das vielleicht vorbei ist, dass es schnell geräumt wird. Warum es nicht geräumt wurde, darüber können wir nur spekulieren. Wir haben an dem 25.05. besetzt, der Tag vor den Europawahlen. Man kann sich denken, dass eben das Bezirk Lichtenberg oder die Stadt Berlin, die sich beide schon genug blamiert haben mit dem Bebauungsplan, sich dem WählerInnenverlust ersparen wollten, sich den Imageverlust ersparen wollten und eben darauf setzen, dass die Investor GmbH, wenn sie es dann überschrieben bekommen haben, einen Räumungsantrag stellt und dass dann eben die Stadt nur ausführend ist und sich da raushalten können. Dann noch kurz zu dem Eigentumsverhältnis. Also der Kaufvertrag ist schon unterschrieben zwischen der Stadt und der Investor GmbH, aber eben noch nicht rechtskräftig. Sie wird erst rechtskräftig, wenn Bebauungsrecht geschaffen wurde für dieses Gelände. Wurde, weil an dem 29.04. an dem vorgeschobenen und hinter verschlossenen Türen abgehaltenen Bezirksverordnetenversammlung wurde eben der Bebauungsplan durchgesetzt und damit wurde das Planrecht, das Bebauungsrecht geschaffen. Jetzt ist eine Frage der Zeit, bis die Investor das überschrieben bekommt und aktuell wird es von Anfang Juli ausgegangen. Also das kann nochmal ein Zeitpunkt sein, wo es dann heikler wird. Also haltet euch auf dem Laufenden. Orte für Wagenplätze gibt es in Berlin nur noch wenige. Baufläche ist rar und wird nur ungern an WagenbewohnerInnen abgegeben. Ähnlich ist es in der Rummelsburger Bucht. Dabei haben sich die BesetzerInnen den Ort ganz bewusst ausgesucht. Also die Rummelsburger Bucht ist schon seit einer Weile irgendwie umkämpftes Gebiet. Eigentlich seit der Wende ist es hier nicht viel passiert, was vielleicht der Stadt ein Dorn im Auge war, aber andererseits vielen Menschen auch einen freien und kreativen Raum ermöglicht hat. Es gibt viel Kulturfläche, es gibt die Bucht, der Club also. Und es gab auch immer wieder Projekte hier, Sportmöglichkeiten. Es sind Menschen, die also akuten Wohnungsnot haben, die keine Wohnung haben, haben hier ihre Bleibe aufgebaut in Zelten und Hütten. Und einerseits, weil wir natürlich sehr gerne wohnen möchten, aber andererseits auch wegen eben dieser Spannung schien es uns ein geschickter Ort für diese Wagenplatzbesetzung. Die Besetzung steht dabei nicht nur für sich. Sie reiht sich ein in eine Reihe von Widerstandsaktionen, die sich gegen die bevorstehende Bebauung der letzten Brachflächen der Bucht richten. Also die Rummelsburger Bucht, was für den Bezirk jetzt heißt Bebauungsplan Ostkreuz, keine Ahnung, 4, soll bebaut werden, unter anderem durch die Investor GmbH auf dem Grundstück, wo wir sind, Padovic auf dem Grundstück daneben, durch Coral World und der HOVOG. Es soll so ein Wasserpark, ein sehr tolles Wasserpark entstehen, das heißt in Coral World, mehrere Gewerbeeinheiten, ein Hotel, Eigentumswohnungen und als Feigenblatt dann auch die Bebauung der HOVOG, wovon insgesamt 80 Wohnungen preisgebunden sein werden. Was ungefähr vielleicht ein Fünftel der Gesamtwohnungsanzahl darstellen wird. Also wir, wie gesagt, sind auf dem Gelände der Investor GmbH, die hier Eigentumswohnungen errichten. Die Investor GmbH ist ein Geflecht von Firmen, Immobilienfirma, Managementfirma und Beteiligungsfirmen, die sich so an Startups beteiligen mit Risikokapital und die wollen hier Eigentumswohnungen bauen. Ein anderes Projekt der Investor GmbH ist zum Beispiel in Prenzlauer Berg, glaube ich, das ist, also am Mauerpark, wo sie Studentenwohnraum bauen, Studio House Berlin, wenn ich mich recht erinnere, was halt für einen Quadratmeterpreis von 6.000 Euro, von über 6.000 Euro an Investoren wiederum verkauft werden kann, die das dann an Studentinnen vermieten. Ja, und dass da irgendwie der der BAföG-Satz nicht reichen wird. Das kann man sich denken. Neben dem Wagenplatz befindet sich der Gemeinschaftsgarten Widerstrand. Auch er wurde Ende Mai zeitgleich mit der Platzbesetzung eröffnet. Trotzdem handelt es sich um getrennte Projekte, die doch irgendwie miteinander zusammenhängen. Also zusammenhängen tun wir durch den ehemaligen Zaun, könnte man sagen. Also der Wagenplatz Diesela und der Widerstrand befinden sich beide auf dem Gelände, was dann die Investor GmbH bauen wird oder will. Und es war eben der Wunsch, den NachbarInnen und andere Institutoren irgendwie die Möglichkeit zu geben, diese Brache zu benutzen. Deswegen haben wir den Platz verkleinert und einen Teil freigegeben oder der Zaun zurückgestellt, mehr oder weniger. Und da ist der Widerstrand entstanden. Der Widerstrand ist ein Ort, wo eigentlich alle auf eigene Initiative ihre Projekte machen können, ihre Soli-Tresen, ihre Filmabende, Veranstaltungen, ihre Treffen abhalten können. Es ist natürlich klar nicht kommerziell und es soll eben aufzeigen, wie einfach es eigentlich ist, so eine Brache oder so ein freies Stück Land zu benutzen, sinnvoll zu benutzen und wie Menschen das selbst machen können. Auch in anderen Bezirken Berlins wurden Brachflächen besetzt. So entstand in Neukölln ein Gemeinschaftsgarten auf einer Fläche, die mit Micro-Apartments bebaut werden soll. Also einen personellen oder planerischen Zusammenhang gibt es nicht und das spricht vielleicht auch für die Projekte, weil es zeigt, dass also die Kiezbrache ist eben vor 4 Wochen eröffnet worden. Der Widerstrand wurde vor 3 Wochen etwa eröffnet, dass sich an verschiedenen Orten in der Stadt verschiedene Menschen unabhängig voneinander denken, dass es so nicht weitergeht und einfach Initiative ergreifen. Also die Kiezbrache, auch genannt da, wo mal Edeka war, an der Braunschweiger Straße in Rixdorf, da will ein Investor, ganz ähnlich wie die Investor GmbH, dort heißt der Nagel, Micro-Apartments errichten, wo es also auch darum geht, möglichst viel Rendite aus möglichst kleinem Raum zu pressen. Und als da die Baumaßnahmen anfangen drohten, haben da NachbarInnen zuerst einen Nachbarschaftsgarten eröffnet. Und als der dann nach etwa 4 Wochen, als dann nach einiger Zeit zum ersten Mal geräumt wurden, haben sie gesagt, okay, wir wollen hier mehr. Wir wollen ja auch zeigen, dass hier auch Menschen wohnen können, die es brauchen. Und sind dann eben welche Leute eingezogen. Und da ist aktuell noch nicht ganz sicher, wie es da weiterläuft. Und ja, wir wünschen Ihnen alles Gute und freuen uns über diese Entwicklung. Wir hoffen, dass mehrere Orte entstehen in der Stadt. Die Kiezbrache wurde leider inzwischen geräumt. Deswegen konnte auch der Plan, im Nachbarschaftsgarten einzuziehen, nicht mehr umgesetzt werden. Doch wie geht's weiter an der Rummelsburger Bucht? Anfang Juli soll das Gelände an die neuen Eigentümer der Investor GmbH übergeben werden. Um sich dagegen zu wehren, sind die BesetzerInnen auf Unterstützung angewiesen. Wir bauen diesen Ort weiter auf. Ich meine, wir brauchen ja nicht viel, wir haben ja alle unsere Wegen, aber wir machen es uns hier wohnlich. Wir sorgen, dass wir hier auch ein Bezugspunkt sein können für die anderen Menschen, die hier wohnen in der Bucht. Wir bauen den Widerstrand weiter mit auf, hoffen, dass sich da Leute rege beteiligen und wollen aufzeigen, dass ein freies, selbstverwaltetes Projekt auf dem jetzigen Gelände funktionieren kann. Unterstützung kommt vorbei, macht Veranstaltungen am Widerstrand, haltet euch auf dem Laufenden, was die aktuellen Entwicklungen betrifft. Also auf Twitter hat sowohl Diesela, der Wagenplatz und Widerstrand haben einen Kanal. Und wenn ihr während der Fusion-Zeit hier seid, dann kommt auch gern vorbei, weil das ist immer eine etwas gefährliche Zeit, wenn so viele coole Menschen aus Berlin weg sind. Und besetzt einfach selber. Also wir sitzen jetzt hier, ich glaube, unser Nachbargrundstück ist noch frei. Also wenn ihr Lust habt, dann kommt doch rum. Also, wenn ihr gerade mit Wägen auf der Suche nach einem Stellplatz seid, dann schaut doch vielleicht mal in der Rummelsburger Bucht vorbei, der hoffentlich bald neuen Oase für Wegen anstatt für teure Wohnheime. Ansonsten findet ihr die Gruppe, wie gesagt, auf Twitter unter diesel-a und im September wird es die Tu mal wat Reclaim the City Aktionstage geben. Also bleibt dabei und informiert euch. Musik kommt jetzt von der Dead Combo mit dem Track Povo que Gais Descalzo. Thank you. So, nach diesen sommerlichen Klängen haben wir noch, wie angekündigt, einen Camp-Tipp für euch. Und zwar zum A-Camp, das vom 5. bis 12. August in der Nähe von Berlin stattfinden wird. Im Wechsel zu den A-Camps, die alle 2 Jahre in Österreich stattfinden. Das A-Camp, das anarchistische Sommercamp, ist ein Experiment gelebter Anarchie. Das heißt, wir versuchen in einer Woche oder ein bisschen länger als einer Woche auszuprobieren, wie man auf anti-autoritäre, anarchistische, selbstorganisierte Weise zusammen leben kann. Und da gibt es 4 Workshops und Skillsharing. A-Camps gab es in der Vergangenheit schon viele in Deutschland, der Schweiz, Österreich. Die Reihe an A-Camps, wo wir uns anschließen, hat es bislang 2-mal in Österreich gegeben, in 2016 und 2018. Und wir fanden es eine schöne Idee, im Wechsel zu den 2-Jahres-Rhythmus von Ihnen dann auch in Deutschland eben ein A-Camp zu organisieren. Wir streben schon eine internationale Zusammenkunft von anarchistischen Personen an, haben aber auch gemerkt, dass es auch viele Leute aus Berlin in Deutschland gibt, die dann kommen sie nach Österreich, und für uns war es auch möglich, also jetzt in der Nähe zu organisieren und nicht irgendwo anders. Ja, und dieser Ortswechsel, glaube ich, ermöglicht vielen Menschen teilzunehmen an Camp, wo sie gerne hin möchten. Und das ist jetzt natürlich in Berlin-Nähe, also kann man sich denken, woher viele Leute kommen werden. Das haben wir uns auch gedacht, und deswegen haben wir vorzugsweise in anderen Städten mobilisiert, anderen Städten in Deutschland, Schweiz und Österreich, aber auch, wo wir noch im weiteren Ausland Kontakten hatten, Balkan, Niederlande, Frankreich. Und so versuchen wir halt eine internationale Zusammensetzung irgendwie zu erreichen. Also wie bei jedem A-Camp wird der Großteil des Programms vor Ort entstehen, von Menschen, die teilnehmen und spontan mit anderen Menschen einen Workshop geben möchten. Dafür haben wir auch 2 ganze Tage freigehalten, also der Donnerstag und der Freitag sind, wir nennen es jetzt noch Arbeitstitel, AmateurInnen-Tage, die halt explizit nicht für gefestigte Workshop-Gruppen gedacht sind, sondern für spontan entstandene Workshops. Wir haben ansonsten auch ein paar Leute eingeladen schon, die zugesagt haben. Unter anderem gibt es einen Kletterworkshop. Es wird etwas theoretischer, ein Workshop zur anarchistischer Knastkritik und Alternativen dazu geben. Und auch Sachen wie ein DJing-Workshop, FATI only, plant. Und das wäre mir auch ein Anliegen, ist ein Workshop oder Input zu Klassismus, auch in der Szene. Und vielleicht interessant, das ist jetzt kein Programm, aber vielleicht interessant für die Leute, die die beiden anderen A-Camps auch gemacht haben in Österreich. Wir haben uns Gedanken gemacht zum Thema Awareness und zum Plenumsthema. Es wird ein Awareness-Thema geben, und was wir uns zum Plenum gedacht haben, könnt ihr euch bald auf der Website nachlesen. Unterstützen geht durch Teilnahme, also es wird auf dem Camp Schichtpläne geben und immer Platz zum Teilhaben an Küchenschichten, Awareness-Schichten, Infopoint-Schichten und so weiter. Wenn ihr halt konkret schon was anbieten wollt, könnt ihr uns anschreiben bzw. einen Workshop anbieten auf der Webseite a-camp.net, oder wenn ihr noch andere Ideen, Anregungen und so weiter, Kritik habt, könnt ihr uns auch gerne schreiben. Wir sind sehr dankbar. Okay, ich hoffe, das hat euch inspiriert und Lust darauf gemacht, auf der Grundlage von Solidarität, gegenseitiger Hilfe, freier Assoziation und Selbstorganisation über eine Woche mit Anarchie oder Anarchien zu experimentieren und ihr habt Lust auf das A-Camp vielleicht. Musik kommt diesmal von Kobito mit Anfang. Geht los, jetzt steige über Altes, während es von vorne losgeht. Meine Farben, meine Erfahrungen, meine Liebe gehen direkt in die Platte, das ist nicht übertrieben. Hab geübt und geschraubt und gedreht, vernetzt und ich räumte die Steine vom Weg. Ich wollte was Neues, ich wollte was Warmes, ich wollte einen Sound, der komplex und auch klar ist. Wollte offenen Auges immer aus vollen Schöpfen einen Ton treffen und festsitzen in den Köpfen. Und ich hab mich umgesehen, habe versucht, meiner Liebe auf den Grund zu gehen. Also hab ich Soul gehört und zu Techno getanzt, mir genommen, was ich fühle und zusammengebracht. Ey, und es fühlt sich wirklich gut, dann hebe Rap auf die Schultern zu neuen Ufern, yeah. Ich gebe raus, was ich habe, zöger nicht lang und trete auf die Straße. Habe mir mein Ziel schon geortet, fürchte mich nicht, doch frag mich, was dort ist. Ich gebe raus, was ich habe, lade euch ein und wenn ich dann starte, dann gebe ich raus, was ich habe, dann gebe ich raus, was ich habe. Dann wollen wir aus aktuellem Anlass noch ganz kurz was loswerden zu Paragraph 219, der alle Menschen, die sich bestimmt nicht leichtfertig für eine Abtreibung entscheiden, kriminalisiert. Jetzt ist die Verwirrung perfekt. Die Reform des Paragraphen 219a im Februar hat weder dazu geführt, dass Ärztinnen verstehen können, ob und in welcher Form sie auf ihren Websites darüber informieren dürfen, dass sie Schwangerschaftsabbrüche machen. Noch hat sie dazu geführt, dass Gerichte einheitlich über diesen Umstand urteilen. Und schon gar nicht hat sie dazu geführt, dass schwangere Personen Zugang zu Informationen haben, die in Notlagen wie ungewollten Schwangerschaften dringend notwendig wären. Am Freitag, den 5. Juli, ist das Strafverfahren gegen zwei Kasseler Ärztinnen eingestellt worden. Die Begründung: Nach altem Recht sei die Tat, den Halbsatz Schwangerschaftsabbruch operativ oder medikamentös auf ihre Webseite zu stellen, strafbar gewesen. Nach neuem Recht aber nicht. Eigentlich gar nicht so schlecht, oder? Das Problem: Erst vor 3 Wochen wurden die Berliner Ärztinnen Bettina Gaber und Verena Weyer zu einer Geldstrafe von jeweils 2000 Euro verurteilt. Die Mitteilung war sehr ähnlich, nur informierten sie etwas genauer, mit welchen Methoden behandelt wird. Auch das Verfahren gegen die Gießener Ärztin Christina Hähnel wurde gerade ans Landgericht zurückverwiesen, weil dieses noch nach altem Recht geurteilt hatte. Es ist davon auszugehen, dass sie nach neuem Recht erneut verurteilt wird. Was also bleibt von der Reform des Paragraphen 219a? Maximale Rechtsunsicherheit. Ärztinnen, auch diejenigen, deren Verfahren gerade eingestellt wurde, können immer wieder aufs Neue von AbtreibungsgegnerInnen angezeigt werden. Der nächste Richter, die nächste Richterin könnte anders entscheiden und doch verurteilen. Ärztinnen müssen das Recht haben, über ihre Leistungen zu informieren und schwangere Personen müssen ein Recht auf Zugang zu diesen Informationen haben. Sollte das Bundesverfassungsgericht dies respektieren, bleibt nur eins: den Paragraphen 219a endlich zu streichen. Wir fordern eine Abschaffung dieses Nazi-Überbleibsel-Paragraphen und endlich eine Behandlung und Informationslage im Sinne der Betroffenen. Du hast recht, ich verstehe, ist ja gut, schon okay. Deine schlauen Kommentare sind echt ein Gewinn. Mir wird schlecht, wenn ich sehe, wie du prahlst und ich geh. Will ne Limo trinken, ohne mir das reinzuziehen. Doch du lässt kaum eine andere zu Wort. Du als Mann weißt ja alles, da wandere ich fort. Fort aus der Männerwelt, in der ich untergehe. Wenn ich nicht in dein Weltbild passe, das ich nicht verstehe. Wenn ich sehe, wie sie zeigen auf mein Kleid oder Lippenstift, fühl ich mich wie ein Boot, das gefährlich um die Klippen schifft. an der Kante der Zweigeschlechterwelt. Ich hisse meine Segel, bis mein Boot an ihr zerschellt. Auch du willst mich beurteilen, meinen Körper, meine Stimmlage. Laberst ohne Komma, Mann, wo bleibt die Sinnfrage? Sorry, ich bin gerade etwas angepisst. Ich schau mal rüber zu der Bar, ob da noch meine Limo ist. Sorry, Mann, tut mir unendlich leid. Du bist ja nicht der King durch deine Männlichkeit. Hältst Reden im königlich lautstarke Tonfall. Das hier ist ein Freiraum und nicht dein Thronsaal. Tut mir unendlich leid. Du bist ja nicht der King durch deine Männlichkeit. Denn das sagt dir wohl nicht dein perfekter Sachverstand. Aber redest du mit mir, legst dein Zepter aus der Hand. Ich hab keinen Bock auf Menschen, die so labern. Und den Blickscanner unsensibel dominant erlebe ich meistens Cis-Männer. Gibt auch coole Männer, die mit dem Herzen sehen. Wenn du einer davon bist, kannst du mich ja verstehen. Komm, geh ich in ne U-Bahn, schon hör ich den Typ rechts da. Grüllt mit seiner Gruppe, ich mach mich gleich gefällt's klar. Echt wahr, bin nervös, weil ich nicht jeden Schlag ertrag. Weg da, seid die krallen im Männerclub am Vater. Ich will gern entspannt sein in Kneipen oder Disco. Hier will ich nur weg wie der Graf von Monte Cristo. Doch auch in der linken Szene seh ich Männer dominieren. Fast nur Männer, die Konzerte spielen, den Vortrag referieren. Klar, ihr macht das schon prächtig, auch an der Tontechnik. Ich koche das Essen und fühl mich ansonsten ohnmächtig. Du laberst mich an, homophob und transfeindlich. Werd schon scheiße sein, dann auch ganzheitlich. Mir egal, wie du mich siehst, bin schön wie Tautropfen. Statt dir weiter zuzuhören, würd ich dir gern das Maul stopfen. Du baust dich auf, natürlich oben ohne. Ich bin mal weg und hole mir eine Limo mit Zitrone. Sorry, Mann, tut mir unendlich leid. Du bist ja nicht der King durch deine Männlichkeit. Hältst Reden im königlich lautstarke Tonfall. Das hier ist ein Freiraum und nicht dein Thronsaal. Tut mir unendlich leid. Du bist ja nicht der King durch deine Männlichkeit. Denn das sagt dir wohl nicht dein perfekter Sachverstand. Aber redest du mit mir, legst dein Zepter aus der Hand. Sorry, Mann, tut mir unendlich leid. Du bist ja nicht der King durch deine Männlichkeit. Du bist ja nicht der King durch deine Annahme. Du könntest kommentieren, was ich anhabe. Ich bin ja sonst bereit zu allen Schandtaten. Aber deine Moves verdienen eine Ansage. Ob du bleiben magst, ist eine Fangfrage. Ich zeig dir gerne den Weg wie eine Landkarte. Für dich bin ich nicht Schmuckel, doch ich bin und ich bleib stolz. Denn ich schwimm nicht nur im Strom mit wie Treibholz. Und ich bin so, das Diskutieren leid. Denn mit dir kostet das Kraft und gibt nur Streit. Der Flyer der Awareness-Gruppe scheint dir zu bedrohlich. Klar, du fühlst dich hier immer so sicher und wohlig. Das sind Themen, die du nicht verstehst und verlachst nicht mal verstehen kannst, weil du die Erfahrungen nicht machst. Wir wollen keine Hierarchie und trotzdem sahnen manche ab. Auch ich hab Privilegien und zwar gar nicht mal zu knapp. Zum Beispiel werde ich nicht behindert, durch Barrieren isoliert. Viele Privilegien haben mich sozialisiert. Ich hab kein Krümel, für mich ist gleich der Kuchen vorgesehen. Ich als Weiße kann Rassismus nur versuchen zu verstehen. Nicht wegzusehen, Kämpfe zu supporten. Ich möchte für alle Menschen keinen Kuchen, sondern Torten. Kraft mit Worten und Taten, gemeinsam aufzuschreien, ohne dabei dominant performenden zu sein. Sorry, Mann, tut mir unendlich leid. Ich will doch schon hier weg seit einer Ewigkeit. Vielleicht bist du solidarisch, kannst mich ein Stück verstehen. Dann können das wir war Faulenzer featuring Suki mit Nicht der King. Und jetzt gibt's einen Song von einem anarchistischen Gefangenen, der Mussolini-Faschismus hinter Gittern saß und über ein Sklavenschiff und den Aufstand der Sklavinnen singt. Il Gaglione von Il Fiore Meraviglioso. Siamo la ciurma nemica di una galera infame su cui ratta la morte miete per lenta fame. Ma gli orizzonti limpidi schiude la nostra aurora e sulla tolda squallida urla l'ascolta ogni ora. I nostri disimbolano tra fetide e carene. Magri smunti schiavi stretti in ferro catene. Sorge sul mar la luna, ruota le stelle in cielo. Ma sulle nostre luci stese un funereo velo. Torme di schiavi adusti, chini a gemer sul remo. Spezziam queste catene o chini a remar ondeggiar del mare. Remiam finché la nave si schianti sui frangenti, altele rosso nere tra il sibilar dei venti. Che sia pietosa coltrice l'onda spumosa e ria, ma sorgandi sui martiri il sol dell'anarchia. Hier herrscht Anarchie. Es ist so heiß, es ist schwer vorstellbar, dass irgendjemand überhaupt was zustande kriegt. Nur eine lässt sich selbst vom drückendsten Wetter nicht unterkriegen. Die Rede ist natürlich von der Anarchie, die auch diesen Monat unermüdlich in der Republik und darüber hinaus herrschte. Wie immer haben wir ihren Streifzug durch die deutschsprachige Medienlandschaft beobachtet und viele Beispiele zusammengetragen. Gemeinsam mit euch möchten wir uns deswegen auf eine kleine Reise begeben. Wir starten im hohen Norden mit der Ostsee-Zeitung. Diese veröffentlichte einen Artikel unter dem Titel Anarchie und Ferienkommunismus mit Musik und bunten Klamotten. Worum geht es da wohl? Ja, ihr habt es erraten, um die Fusion. Martialischste Einsatzpläne der bewaffneten Unterdrückungskräfte, zuweilen auch Polizei genannt, konnten die Ausrichtung der Fusion nicht verhindern. Warum wollten die das Event verhindern und warum ist es ihnen nicht gelungen? Die Antwort auf beide Fragen gibt uns Lilly, 21, aus Hawaii, die mit ihrer Freundin Irina, 35, aus den Niederlanden gerade auf dem Weg zur nächsten Bar ist. Fusion? Ich liebe die Anarchie, die Künste und die Kompassklos. Das ist sie also, die Fusion-Kombi, gegen die Cops nicht ankommen. Weiter geht's nach Berlin. Wie die Zeit berichtet, ist die SPD... Für diejenigen, die nicht wissen, was das ist, es handelt sich dabei um die Sozialdemokratische Partei Deutschlands. Vor einigen Jahren mal eine recht große Partei. Auf der Suche nach einer Doppelspitze oder, wie es im Titel heißt... Team ist das neue Zauberwort. Und weiter? Die SPD weiß nicht, wer sie künftig aus der Krise führen soll. Aber sie weiß schon, wie es gelingen kann. Bis zur Entscheidung im Dezember... herrscht geordnete Anarchie. Das ist für uns recht überraschend, aber es ist noch nicht alles, denn in der Analyse von Michael Schlieben heißt es dann noch, die SPD ist also nicht in eine heillose Anarchie verfallen. Jetzt sind wir vollends verwirrt. Geht es nun um einen Gegensatz zu einer heilenden Anarchie oder ist es ein subtiler Hinweis auf den aktuellen Arbeitsminister und ehemaligen SPD-Generalsekretär Hubertus Heil? Wir springen weiter in den Süden, und zwar nach Bayern. Ich habe nie so viele Schüler gesehen, die sich auf die Schule freuen, zitiert der Fokus einen Gymnasiallehramtsstudenten aus Augsburg. Das klingt ja ein wenig suspekt, aber wir bleiben mal ganz offen. Anarchie oder Innovation? An dieser Schule sollen Schüler bestimmen, was sie lernen, ist die zugehörige Überschrift zum Text, in dem das steht. Selbstbestimmtes Lernen scheint derart etabliert zu sein, dass es gar nicht mehr als Innovation begriffen wird. Für die einen ist es Anarchie, für die anderen die modernste Form von Bildung. Und für alle anderen ist es beides. Anarchie, traditionell, innovativ, modern und schon immer da. Sie kann einfach alles. Unsere Reise setzt sich weiter gen Süden fort und wir erreichen Österreich. Auch hier gibt es eine sozialdemokratische Partei, SPÖ genannt. In ihrem Kommentar für das Journal für internationale Politik und Gesellschaft kommt Katharina Mittelstädt gleich auf den Punkt. In der österreichischen Sozialdemokratie herrscht Anarchie. Und wie sieht sowas aus? Die SPÖ ist als Großpartei implodiert. Na, sieh mal einer an. Die Anarchie wirkt. Welche Partei kommt als nächstes an die Reihe? Die FPÖ vielleicht? Am Ende unserer Reise sind wir nun in der Schweiz angekommen. Denn am 14. Juni gab es dort einen landesweiten Frauenstreik mit ca. 500.000 Beteiligten und now.ch berichtete ausführlich darüber. Unter anderem heißt es, derweil startet am Berner Bahnhof ein nächster Demonstrationszug in Richtung Bundesplatz mit im Petto Anarchiefahnen. Es ist schön, wie selbstverständlich der Ausbreitung der Anarchie Respekt gezollt wird. Tatsächlich ist auf dem beiliegenden Foto auch direkt zu erkennen, dass es sich um unsere Genossinnen der anarchistischen Gruppe Bern handelt, die, wie immer, ultra aktiv sind. So, das war's für heute, Leute. Wir hoffen, das Zuhören hat euch gefallen und ihr habt weiterhin einen guten, wenn auch vielleicht nicht ganz so heißen Sommer. Alle Links gibt's zum Nachschauen und Weiterinformieren wie immer auf unserer Webseite. Passt auf euch auf und bis zum nächsten Mal. Und weil wir dann doch ein wenig ins Festival-Sommerloch gefallen sind, gibt's nach dem Abspann für euch noch eins nice Musik von Tanzatelier Kokü von der Fusion 2014. Les pestañes, ara avui no n'hi ha qui guanyi. Encara no tinc cara, tinc la fava com el Louis de Pinocho. De moment trepen les parets, onades de xoc contra el vent. Encara no tinc cara, tinc la testa, fiesta per a la festa. me, me. I didn't treat not a dog all day. But I was gone, I was gone good night. I was gone good night. Well, I know my little bitch, she gon' jump and shout.